scheiße ich auf solche Leute. Ja, ich bin umgeben von den besten Homies, besten Beute. Ihr wolltet Freunde sein und ihr habt mich beschissen. Doch wenn ich ehrlich bin, ist auf solche Leute geschissen. Heute scheiße ich auf solche Leute. Ja, ich bin umgeben von den besten Homies, besten Bräute. Ihr wolltet Freunde sein und ihr habt mich beschissen. Doch wenn ich ehrlich bin, ist auf solche Leute geschissen. Könnt ihr euch dran erinnern, was ihr sagtet? Dass der erste auch zugleich mein letzter Tag ist. Von euch hat nie jemand ja an mich geglaubt. Ihr habt gesagt, dass mein Traum jetzt hier im Sand verstaubt. Dass ich es zu nichts packe, zu nichts tauge. Ihr wart neidisch, ja das ist das, was ich so langsam hier glaube. Wo waren die helfenden Hände, die ich jetzt gebraucht hab? Doch euer Spruch war immer nur, egal, geh doch drauf, Spast. Wenn ich helfen sollte, war ich doch immer gut genug. Ich hab alles mit mir machen lassen, genug ist genug. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt nicht zu mir, denn ich sage nein zu euch. Ich bin nicht euer Hund, der euch jetzt hier gehorcht. Von euch hat bis heute mich keiner unterstützt. Ich war bis heute immer für euch da, sagt, was hat es mir genützt? Scheiße, Mann, ich war echt wirklich zu gutgläubig. Doch wenn's euch heute scheiße geht, glaubt mir ja, das freut mich. Heute scheiße ich auf solche Leute. Ja, ich bin umgeben von den besten Homies, besten Bräute. Ihr wolltet Freunde sein und ihr habt mich beschissen. Doch wenn ich ehrlich bin, ist auf solche Leute geschissen. Heute scheiße ich auf solche Leute. Ja, ich bin umgeben von den besten Homies, besten Bräute. Ihr wolltet Freunde sein und ihr habt mich beschissen. Doch wenn ich ehrlich bin, ist auf solche Leute geschissen. Tut mir, wenn ich ehrlich bin, gar nichts leid. Weil so wie ihr euch verhaltet, ihr keine wahren Freunde seid. Schnauze voll jetzt, Mann, ich bin doch nicht euer Hund. Doch durch euch sank mein Vertrauen, ja bis auf den Grund. Ihr habt immer was versprochen, doch nie gehalten. Und vor Wut könnt ich wie Jesus hier und jetzt das Wasser spalten. Warum könnt ihr eigentlich keine wahren Freunde sein? Wer Freunde wie euch hat, ja dem rat ich, sterb lieber allein. Und dabei brauch ich doch Freunde wie die Luft zum Atmen. Ihr habt mich nur ausgenutzt oder lasst mich raten. Doch heute hab ich begriffen, wer die richtigen sind. Heute seh ich wahre Freunde plus, tja, ich bin nicht mehr blind. Goto, Messias, Pino und Matthiose. Ihr seid mein Schiff und glaubt mir, ja, ich bin hier der Matrose. Ich sage es euch im Track und leider das nicht angesichts. Ich danke euch, ohne euch, ja, ohne euch wäre ich ein Nichts. Heute scheiße ich auf solche Leute. Ja, ich bin umgeben von den besten Homies, besten Bräute. Ihr wolltet Freunde sein und ihr habt mich beschissen. Doch wenn ich ehrlich bin, ist auf solche Leute geschissen. Heute scheiße ich auf solche Leute. Ja, ich bin umgeben von den besten Homies, besten Bräute. Ihr wolltet Freunde sein und ihr habt mich beschissen. Doch wenn ich ehrlich bin, ist auf solche Leute geschissen.